Bier, Wein aus vollen Krügen, notabene Wein vom Sundgau. Und ein Weib soll bei mir liegen, notabene eine Jungfrau. Ewig hängt sie mir am Munde, notabene eine Stunde. Ach, das Leben liebt sich lyrisch, notabene, wenn man jung ist. Und es duftet so verführisch, notabene, wenn's kein Dunk ist. Ach, wie leicht wird hier erreicht doch, notabene, ein vielleicht noch. Notabene, ein vielleicht noch. Lass die Erde heißig drehen, notabene, bis sie kalt ist. Deine Liebste sollst du sehen, notabene, wenn sie alt ist. Lache, saufe, hure, trabe, notabene, bis zum Grabe.